Eine Kreuzfahrt in der Eifel. In der Nähe des bekannten Ferienortes Heimbach liegt die Rottalsperre Schwammenaul, besser bekannt als Rosee. Sie ist der zweitgrößte Stausee Deutschlands. Von der Staumauer Schwammenaul bis zum Ende der Talsperre bei Einruhr sind es etwa 22 Kilometer. Auf dem Hauptsee verkehren in den Sommermonaten zwei Fahrgastschiffe der Rosee-Schifffahrt KG, zwei weitere fahren auf dem Obersee. Die Fahrzeit von Schwammenaul nach Rohrberg liegt bei 45 Minuten, von Rohrberg nach Einruhr oder zur Uft-Staumauer dauert es jeweils 30 Minuten. Man könnte also hier, mitten in der Eifel, eine kleine Kreuzfahrt mit Übernachtung an Land veranstalten. Zunächst fährt man von Schwammenaul nach Rohrberg und bezieht dort ein Quartier. Von dort aus unternimmt man dann Schiffstouren nach Einruhr und zur Staumauer des Uftsees. Kombiniert werden die Fahrten mit ausgedehnten Spaziergängen an Land. Einen Besuch wert sind auch der Beachclub in Eschaul, die Reste der ehemaligen Burg Thonsberg im Kehrmeter direkt oberhalb des südlichen Seeufers und das am Rande des Kehrmeters gelegene Kloster Mariawald. Die Anreise mit der Eisenbahn erfolgt über Heimbach. Vom dortigen Bahnhof verkehrt im Sommer eine Wegebahn durch den Ort zur Schiffsanlegestelle in Schwammenaul. Die Burg am Laacher See. Auf einem Felssporn, 43 Meter über dem Ostufer des Laacher Sees, befand sich die Burg Laach, auch als Pfalzgrafenburg bekannt. Bewohnt wurde sie vom Pfalzgrafen Heinrich von der Laach, der auch das Kloster am Seeufer gestiftet hat. Etwa 20 Jahre nach seinem Tod im Jahre 1095 wurde die Burg jedoch abgebrochen und der Großteil des Baumaterials anderweitig verwendet. Bei Ausgrabungen wurden jedoch sogar römische Ziegel gefunden, was darauf hindeutet, dass die abgerissene Burg nicht die erste an diesem Ort war. Möglicherweise waren aber Teile der Burg nicht aus Stein, sondern aus Holz gefertigt, denn trotz ihrer Länge von 170 Metern deuten nur wenige Fundamente auf Steinbauten hin. Immerhin hatten zwei der drei Türme einen Grundriss von 4,5 Metern, der dritte maß sogar 8 Meter im Quadrat. Heute erinnert praktisch nichts mehr an die einstige Burg. Der Hügel ist bewaldet und dem Wanderer stehen ein oder zwei Ruhebänke zur Verfügung. Im Übrigen hat es nicht weit von der ehemaligen Burg seit 1870 ein Jesuitenkolleg gegeben, das durch eine Reihe von ungeklärten Todesfällen schon im ersten Jahr seiner Nutzung für Aufsehen sorgte. Möglicher Verursacher der Todesfälle könnten aus der Umgebung des Sees austretende Vulkangase gewesen sein. Das Gebäude wurde ab 1892 gar nicht mehr genutzt und bis 1921 abgebrochen. Den Laacher See erreicht man mit dem Bus ab Andernach oder Mendig. Trinkkur in Volkesfeld. Volkesfeld in der Eifel ist kein Kurort, obwohl es dort eine Heilquelle gibt, einen Calcium-Magnesium-Hydrogen-Carbonat-Säuerling mit recht hohem Eisengehalt. Letzteres erkennt man an der roten Färbung. Magen, Darm- und Gallenleiden erfahren damit Linderung. Im Prinzip erfüllt das Volkesfelder Wasser alle Bedingungen eines Heilwassers, jedoch hat man sich im Ort gegen einen ausgebauten Kurbetrieb entschieden. Die Quelle ist aber allgemein zugänglich, es gibt Sitzgelegenheiten und eine Regenschutzhütte. Ein Trinkgefäß muss man selbst mitbringen. Die Gegend ist auch ein bekanntes und beliebtes Wandergebiet mit zahlreichen ausgewiesenen Wanderwegen. Besuchenswert sind vor allem der Volkesfelder Heidehimmel und die benachbarte Wacholderheide. Die Quelle befindet sich im Tal der Nette außerhalb von Volkesfeld. Man erreicht sie unter anderem mit dem Bus ab Main. Der Höhlenwachtturm Uerzig. In Uerzig an der Mosel gibt es eine architektonische Besonderheit, einen an ausgehöhlten Fels angeklebten Wachturm mit zwei Wohnräumen, der früher vorgelagerte Teil einer Burg war. Der Turm liegt mitten im Steilhang eines Weinberges. Auf der Fassade befindet sich die Uhrzeiger Sonnenuhr, eine Vertikalsonnenuhr mit römischem Ziffernblatt und Polstab, welche die astronomische, wahre Ortszeit anzeigt. Die Uhr wurde wohl im 18. Jahrhundert angebracht. In einer Nische in der Mitte des Ziffernblattes steht die lebensgroße Holzfigur des Erzbischofs Kuno I. von Pfullingen. Hinter der Sonnenuhr liegen tief im Fels zwei Wohnräume übereinander, etwa 8 bis 10 Quadratmeter groß. Ein drittes Stockwerk, mit etwa 3 Quadratmetern Nutzraum, ist mit Resten einer Fensterleibung erhalten. Leider kann der Wachturm nur von außen besichtigt werden. Ganz in der Nähe verläuft der Kletterweg Erdener Treppchen. Bänke und Picknickplätze finden sich in der Umgebung ebenfalls. Die Anlage befindet sich inmitten eines steillagen Weinberges, etwa 2 Kilometer vom Ort Uerzig entfernt. Und zum Schluss ein Einkaufstipp. In Lissendorf, zwischen Jünkerath und Gerolstein, existiert die Firma Eifeler Fleischwaren. Jeden Freitag von 9 bis 16.30 Uhr ist der Werksverkauf geöffnet. Im Angebot sind Fleisch- und Wurstkonserven, sowie Fertiggerichte und Suppen. Das Werksgelände liegt südlich des Hauptortes im Gewerbegebiet, etwa 800 Meter vom Bahnhof Lissendorf entfernt. Übrigens gibt es am Bahnhof ein sehenswertes Stellwerkshäuschen.